Dazu, was willst du spielen, was willst du machen als nächstes? Und James Brown antwortete, ganz egal, Hauptsache es ist funky. Sie hören heute also im Soundcheck, jenseits von James Brown, 3 Jahrzehnte funky Music, und am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Morgen. Skin. Run, run, run, but you sure can't hide. And I, a tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Rap on, brother, rap on. Well, the only person talking about love, man, brother, is the preacher. And it seems nobody's interested in learning but the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to my nation. Vote for children. Oh, yeah. That's what the world is today. Hey. The cell appeals are at an all-time high. Your folks walking around with their heads in the sky. Cities aflame in the summertime. No. Revolution, gun control, the sound of soul. Shooting rockets to the moon, kids growing up too soon. Politicians say more taxes will solve everything. And the band played on. So, round and around and around we go. Where the world's headed, it's headed, nobody knows. Rising fast, the Beatles' new records of gas. And the only safe place to live is on an Indian reservation. And the band played on. Eve of destruction, tax deduction. See inspectors, bill collectors. Population out of hand. Suicide, too many bills, hippies moving to the hills. Eine der Bands der späten 60er und eine der Bands der 70er Jahre, das waren natürlich eben die Temptations, der Titel hieß Ball of Confusion, That's What the World is Today. Dieser zweite Teil des Songtextes, der ist eigentlich entscheidend, That's What the World is Today, denn Funk-Songs waren relativ häufig politisch, wie eben auch der eben von den Temptations. Der bekannteste Song von den Temptations ist natürlich der gewesen, den hören wir jetzt. Papa was a Rolling Stone. Es gibt zumindest einen Kritiker, einen Musikkritiker, Graham Marcus ist das, der hat in seinem letzten Buch Like a Rolling Stone die Geschichte eines Songs und damit ist natürlich Bob Dylans Like a Rolling Stone die These vertreten, dass der Song von den Temptations, Papa Was a Rolling Stone, doch in der Tat auf dieses Dylan-Stück zurückgeht. Wie auch immer, hier sind die Temptations und Papa Was a Rolling Stone. Papa never worked a day in his life. And Mama, some bad talk going around town saying that Papa had 3 outside children and another wife. And that ain't right. Heard some talk about Papa doing some storefront preaching, talking about saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hung her head and said, thank you. yourself a jack of all trades. Tell me, is that what said Papa to an early grave? Folks say Papa would beg, borrow, steal to pay his bills. Hey, Mama. Folks say Papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking. Mama looked up with a tear in her eye and said, son, Papa was a rolling stone. Well, well, well, well. Well, well, hey, his head was his home. And when he died, all he left us was a long, long, long, long, long. Papa was a rolling stone. When he died, all he left us was a long, long, my daddy was. Die Temptations, Papa was a Rolling Stone, und die Temptations sind in der Tat immer noch oder mal wieder oder schon wieder auf Tournee, und zwar in diesem Monat. Am 22.11. in Hamburg, am 24.11. in München, am 25.11. in Frankfurt am Main, am 26.11. in Dortmund, am 28.11. in Berlin und am 27.11., also zwischen Dortmund und Berlin, in Leipzig. Die Temptations, eine der Funk-Bands und eine der Soul-Bands der 70er Jahre. Funk, was ist Funk? Funk ist der Oberbegriff für eine Spielart ursprünglich afroamerikanischer Tanzmusik, die sich Ende der 60er aus verschiedenen Einflüssen aus Soul, Rhythm and Blues und Jazz sowie Rock entwickelt hat. Wesentliche Stilmerkmale des originären Funk sind eine repetitive, stark auf die Eins betonte Rhythmik, synkopische Basslinien sowie akzentuierte Bläsersätze und Rhythmusgitarre im Zusammenspiel mit Soulgesang. Genau, oftmals wirkt der Gesang aber auch eher perkussiv als melodisch. Und natürlich sind die Hauptvertreter James Brown, den hörten wir ganz am Anfang, als er ein wenig redete, und Sly Stone, woher das Wort Funk kommt, was so viel wie ehrlich, schmutzig oder auch erregt heißt, ist relativ unklar. Und natürlich entstand der Funk auch durch veränderte Produktionstechniken, also natürlich durch Synthesizer und durch Drumcomputer. Hier ist einer derer, die dem Funk ganz sicherlich weitergeholfen haben in den 70ern. Erstmal der Song und dann zu dem Interpreten und zu dem Stück und zu der Band ein paar nähere Informationen. Herr heißt der Song auf jeden Fall. Herr. Of his hair. Shining like your hair. Even the blind can damn near see what's outside you and inside me. Down the high, true the lie. A weak man's love can be a strong man's cry. Der Song, er hatte nichts zu tun, wirklich gar nichts zu tun mit dem gleichnamigen Musical, was 1969 auf die Bühnen kam. Der Komponist dieses Songs namens Herr ist Larry Graham gewesen und die Band, die hieß Graham Central Station. Larry Graham ist Sänger und Bassist gewesen, beziehungsweise er ist es noch immer. Und die Graham Central Station war seine Band und Larry Graham war in den 70ern dann schon sicherlich einer der innovativsten auf dem Gebiet des Funks und war einer derjenigen, die dieses afroamerikanische Bewusstsein zum Ausdruck brachten, sehr stark zum Ausdruck brachten. Larry Graham, der Bassist, hatte vor seiner eigenen Band, also vor Graham Central Station, in einer anderen Band gespielt, nämlich bei Sly and the Family Stone. Und diese Band, Sly and the Family Stone, die war ja die einzige Funkband, wenn man es ganz genau betrachtet, die in Woodstock dabei war im August 1969. Hier ist dann also ein Song von Sly and the Family Stone und der heißt The Same Thing. The same Slant, The Family Stone, The Same Thing. Noch ein Wort zu Larry Graham, zum Bassisten dieser Band, der er war. Man hat in den 80ern lange nichts mehr von ihm gehört und vor etwa 10 Jahren tauchte er dann wieder auf, und zwar als musikalischer Direktor und als Bassist von Prince und hat mit Prince einige Konzerte gespielt in den USA. The Meters, das ist eine Band gewesen aus New Orleans, eine Funkband aus New Orleans, eine der besten Funkbands der 70er. Aaron Neville von den Neville Brothers war bei den Meters und wir hören einen Song von den Meters und der heißt People Say. We'll be right back. Though you may not drive a great big Cadillac, against the white walls, TV antennas in the back, you may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, you can still stand tall. Just be thankful for what Cadillac, diamond in the back, sunroof top, digging the scene with a gangster lean, gangster white walls, TV antennas in the back. You may not have a car at all, but remember, brothers and sisters, Thankful for what you've got, hieß der Song. Gesungen hat ihn William Devon und er klang wie eine Mischung aus Isaac Hayes Shaft und Why Can't We Live Together von Timmy Thomas. Aber der Sänger, wie gesagt, war William Devon. Cool and the Gang. Cool and the Gang für eine der Bands, natürlich auch der 70er. Mit einem eigenen Sound mit vielen, vielen Bläsern und ab und an spielten sie Songs, die instrumental waren. Cool and the Gang und Doogie. We'll be right back. Don't you know, we're family clone. Family family clone. Uh-huh. Family clone. Family clone. We the family clone. Family clone. Chromosome. Ja, er hatte einen Brillanten im Zahn. Er war jemand, der, als er Erfolg hatte, schon ein wenig älter war, geboren 1935 in Houston, Texas. Er hat mit Frank Zappa gespielt, mit Sam Cooke, Jackie Wilson, Ruth Brown, Johnny Otis, Herb Alpert, George Duke und so weiter und so fort. Und Steve Miller hatte mit einem Song von ihm, nämlich Gangsta of Love, einen großen, großen Hit. Er selbst hatte einen Hit mit dem Album A Real Mother for Ya. Und dann ist eigentlich ganz klar, wer das ist. Das ist Johnny Guitar Watson gewesen. Johnny Guitar Watson. Clone Information hieß diese kleine Einleitung, die 20 Sekunden lange. Und Family Clone hieß dann der Song. Johnny Guitar Watson schon fast 10 Jahre tot. Johnny Guitar Watson starb im Mai 1996 in Yokohama in Japan. Der Gangster of Love. Ain't That a Bitch? Das ist ein anderes, sehr, sehr bekanntes Album von ihm gewesen aus dem Jahr 1976. Und das ist auch eigentlich seine beste Zeit gewesen. Das ist Funk oder Funk-ähnliches. Anschließend nach den 70ern auch noch gab. Das beweist eine Dame mit dem Namen Amina Claudine Myers. Ihr Album heißt einfach nur Amina. Und auf diesem Album ist ein Song drauf, ein Instrumental wiederum. Das heißt Happiness. Amina Claudine Myers und Happiness. Amina Claudine Meyers, Happiness hieß der Song, und bis zu den Nachrichten zum Ende des ersten Teils dieser Soundcheck-Sendung mit Funky Music, ein Song eines Altmeisters der Soul-Musik aus Memphis, Tennessee. Al Green heißt er, und dieses Lied, was er gleich singen wird, das ist funky, das ist sehr, sehr funky. Al Green und Love is a Beautiful Thing. This is what I believe. Been so long since I met you, and all the changes we've been through, and all this time I can't forget you. Everywhere I turn, I trust you, maybe, and you. You're all I need. So, so, fire to fire, nothing like this man's desire. Love is a beautiful thing. One by one, you and me, maybe it's our destiny, 'cause love is a beautiful thing. It's a beautiful. Beautiful. Love is such a sweet emotion.